haben sich nicht wiedersehen. Leverwohl, Ade, Ade, einen Gruß von hoher Tee, bis zum Abend sich nicht wiedersehen. Aber es ist an den Herzen geschadet, so viel das Schild hinaus. Alle Meere kennt überall mich aus. Ahoi, ahoi, ich schwöre dir auf Neu. Ahoi, ahoi, mein Schatz, ich bleib dir treu. Lebe wohl, Ade, Ade, einem Grund von hoher See, bis im Abend ich dich wiedersehe. Ich bin wieder sehen. Wer wohl hat die Idee?